Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Die Elite, das Laberziehen mit dem Zeilenende und dem Aussichtsjedi. Glück auf! Glück ab! Und so weiter und so fort. Steht's hier und vor Ort. Das hast du sehr schön gereimt. Wie geht's dir? Ist 2026 schon vorbei? Können wir einen Jahresrückblick machen? Nein, das ist die zweite reguläre Folge in diesem Jahr und wir befinden uns im Februar. Wenn ihr das hört, gibt es schon einen Wahlomaten. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme gibt es den noch nicht und dementsprechend nehmen wir erst in der nächsten Aufnahmesession die Wahlomaten-Folge auf. Die kommt dann hier danach und dann ist quasi auch schon wieder der Februar durch. Viel Spaß. Wir könnten ja eigentlich jetzt mal wetten, wir sind ja an dem Punkt, wo Friedrich Merz jetzt nicht nur die Arbeitslosen und die Kranken beschimpft hat, sondern sogar schon die teilzeitarbeitenden Menschen. Welche Gruppe jetzt eigentlich als nächstes dran ist, sich vom Kanzler als faul bezeichnen zu lassen? Es gibt nicht mehr so viel Auswahl, oder? Ich muss an der Stelle mal drei Dinge sagen. Erstens, als ich diese Friedrich-Merz-Eskalation im Januar gehört habe bisher, es waren ja einige, habe ich mir gedacht, es wird schwierig, einen Jahresrückblick mit Friedrich Merz nochmal hinzukriegen, weil der verschießt sein ganzes Pulver eigentlich schon im Januar. Also Spoiler, wir nehmen diese Folge im Januar noch auf. Es ist noch Januar. Und entsprechend Er schießt jetzt gerade, er hat jetzt gerade dafür gesorgt, dass Menschen sich quasi selbstständig nichts mehr aufbauen sollen, so neben ihrer Arbeit, weil sie sollen bitte keine Teilzeit machen. Oder wenn sich was nebenbei aufbauen, dann bitte aber in Vollzeit nebenbei arbeiten. Ja, das ist das Zweite, was ich mir gedacht habe. Ich habe ja in der Zwischenzeit die Kurzwelle wieder reaktiviert. Und ich versuche ja, mit der Kurzwelle einmal die Woche einen Scherbenhaufen zusammenzukehren und nicht in Schnappatmung zu verfallen, nicht 20 Völkchen zu machen zu jedem kleinen Aufreger, sondern das tatsächlich so mit ein bisschen Entspannung, Haltung und ja, ein Thema. Also es kann in der Woche noch so viel mehr passieren und das hört ihr dann hier bei Die Elite. Genau. Aber ein Thema nehme ich mir, also auch am idealsten so ein Thema, das so zeitlos ist, also woran man quasi an diesem einen Objekt etwas festmachen kann und selbst wenn du das in 3 Monaten hörst und zumindest weißt, was da passiert ist, kannst du dich aber an dem Thema so ein bisschen abarbeiten und verstehen, also so Haltung adaptieren auch auf gängige andere aktuelle Dinge. Und da war so mein Gedanke, wieso, wie schafft es Friedrich Merz am Samstag etwas zu sagen, woraus ich freitags eine Folge mache? Also tatsächlich fast eine Woche später. In der Zwischenzeit ist wirklich ganz viel passiert unterwegs. Und ich habe mir wirklich die ganze Woche gedacht, machst du das Thema wirklich? Nimmst du nicht irgendein anderes Thema? Trump macht auch viel Scheiße, aber da merkst du dann so, das ist so belanglos, weil da hast du nichts, woran du dich festhalten kannst, was in 3 Monaten noch irgendwo ein Faktor ist, weil flood the zone with shit und nicht mit Substance. Und das Problem ist, da nimmst du eine Folge auf und die Spoiler, wenn die freitags um 12 erscheint, nehme ich die nicht freitags um 11 auf. Er nimmt sie schon freitags um 10.30 Uhr auf. Ich bin manchmal dabei und sitze im Hintergrund. Der Witz ist, ich nehme die natürlich auch nicht am Freitag um 11 oder um 10.30 Uhr auf, sondern die läuft natürlich am Donnerstag aus dem Hafen. Das heißt, selbst wenn freitags um 12.30 Uhr Friedrich Merz irgendwas Schlimmes sagt und ich um 12 Uhr die Folge raus habe, wird das nicht mehr in der Folge thematisiert werden. Aber er hat dann jetzt wieder samstags einen rausgehauen, eben diese Teilzeitgeschichte. Und dann denkst du auch so, der will doch, dass ich nächste Woche mit ihm rede. Nein, will ich nicht. Beziehungsweise vielleicht doch, ich weiß es noch nicht. Also bietet sich es wieder an, zu zeigen, wie inkompetent, wenig Wahrnehmung man eigentlich von diesen Themen hat. Also dass man sagt, Langzeit-Teilzeit. Nur mit schwerwiegender Begründung, wo ich mir auch denke, was ist eine schwerwiegende Begründung? Dann sagt ein Mann, hey, ich möchte ein bisschen mehr Zeit für meine Kinder. Ist das dann eine schwerwiegende Begründung? Ja, nee, deine Alte ist doch daheim. Ja, dann darfst du nicht. Und du denkst, wieso? Zeit mit seinen Kindern. Am Ende des Lebens, weißt du, was das Witzige ist? Am Ende des Lebens hat noch niemand gesagt, boah, also die Überstunden, die ich gemacht habe in meinem Leben, die haben es gerissen. Und das Dritte, was mir bei dem Thema so ein bisschen schwerfällt, ist, ich habe das Feedback bekommen, dass wir wieder so ein Aufreger der Woche produzieren sollen in diesem Podcast. Und sollen wir das? Also, das wäre ja durchaus eine Idee, wenn wir dieses Friedrich-Merz-Thema jede Woche bringen. Ich meine, in der Zwischenzeit liefert er ja quasi. Aber der Grund, weswegen ich und wieder eine Woche damals 2011 eingestellt habe, irgendwann, war ja auch, weil sich's stetig wiederholt hat und nichts Neues mehr dazu kam, du also auch nichts Neues mehr an Haltung präsentieren konntest, sondern einfach nur sagen konntest, hier hast du eine Schablone, hier hast du den Case, halte sie drauf, oh ja, es ist same shit every week. Ja. Gleicher Rotz, anderer Autor im Zweifel, gleicher Bullshit. Völliger Nonsens. Und denkst du so, nee, dann ist der Witz aber auch nicht mehr da, weil ich kann den Witz natürlich über, keine Ahnung, damals war es Guido Westerwelle. Ich kann einen Witz über Guido Westerwelle erzählen. In der nächsten Woche erzähle ich ihn über Wolfgang Gerhardt, hat er damals noch. War der damals noch aktiv? Ich weiß es nicht mehr. Und dann erzählst du den Witz am nächsten Tag über irgendeinen Verkehrsminister von der CSU oder was weiß ich. Also, aber der Witz ist der gleiche. So die Inkompetenz damals war, ja. Ja. Keine Ahnung. Aufregen tue ich mich ja privat schon. Man könnte das höchstens mal analytisch sezieren, welche historischen Bezüge Friedrich Merz jetzt mit der Teilzeitdebatte schon wieder aufgemacht hat. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, ob wir jetzt im 19. Jahrhundert bei den Arbeitshäusern sind oder ob wir doch 1943 bei der Deutschen Arbeitsfront sind. Man weiß es einfach nicht mehr. Aber das sind so die Probleme, damit beschäftige ich mich in meiner Freizeit lieber. Ja, ich habe ja schon das Krankenbashing in die 1920er geschoben. Wir müssen mehr arbeiten. Das klingt halt einfach schon so, weißt du, das klingt schon, als würden wir alle Errungenschaften der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er und das Beste von heute einfach abschaffen wollen und sagen, so, wieder zurück. Und die deutsche Geschichte ist jetzt ein bisschen schwierig, weil in den 30ern und 40ern kannst du jetzt nicht so von Realpolitik und reden. Also musst du schon in die 20er schieben, weil ich möchte Friedrich Merz ja auch nicht in die 30er Jahre schieben. Da wird's dann schon so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen Wunsch, das Ganze noch so harmonisch hinzukriegen, ohne sofort einen Hitler-Vergleich zu machen, hast du in Deutschland halt Schwierigkeiten. Wenn du sagst, na, das ist ja die Politik der 30er Jahre, weil, ja, 31, 32, 33, ja, also bis 30. Januar. Auch die frühen 30er Jahre waren keine schöne Zeit in der Weimarer Republik. Also autoritäre Regierung durch einen Zentrumspolitiker. Moment mal, auf welche Tradition beruft sich die CDU noch mal so politisch? Wo war Konrad Adenauer vor der CDU? Köln. Wo, ja, genau. Worüber wollen wir heute sprechen, liebe Haushilfsjedi? Bitte sag mir, dass wir ein schönes Thema haben. Wir sprechen über schlechtes Bier, also über Kölsch. Nein, wir sprechen heute über das Ende einer Ära, über Zahlen. Beenden wir den Podcast? So richtig. Beenden wir den Podcast und du hast mir nichts gesagt? Nein, aber wir beenden in diesem Podcast eine Frage, die ich einfach nicht wieder stellen möchte im Leben. Ich gebe es auf, wir sind an unserem an einem Monolithen der Ignoranz gescheitert. Ja. Dann sprechen wir über Zahlen. Okay. Um einfach das Thema Statistik nochmal ein bisschen voranzutreiben. Ja. Und dann können wir noch kurz über deine Wahlkampferfahrung sprechen. Und wenn dann immer noch Luft und Laune ist, hätte ich noch eine Liste mit Gründen, warum man sich politisch engagieren sollte. Wir müssen heute aber auch noch eine zweite Folge aufnehmen. Menschen. Und ich habe Hunger. Du meinst, das passt in zwei Folgen? Gut, dann fangen wir mit dem einen Teil an. Dann nehmen wir für nächste Woche die... und dann machen wir das. Okay, wegen mir. Ich habe da keinen Schmerz. Dann lass uns doch mal starten. Ich gebe auf, Cem Özdemir nach der S-Bahn-Geschichte zu fragen. Halleluja, da warte ich schon seit 20 Jahren drauf, dass du das Thema endlich fallen lässt. Wie ist die Erleuchtung denn an dich rangekommen? Also folgendes. Wir hatten Manuel Hagel ja auch übrigens gefragt. Also haben wir das? Aber... Ja, ich habe Manuel Hagel. Ach, du hast, also das ist, ich rede nicht mit Manuel Hagel. Ich möchte hier bitte zu Protokoll geben, liebe Genossinnen und Genossen, wenn ihr das hört, ich verkehre nicht mit Manuel Hagel und vor allen Dingen nicht kommunikativ. Also wir haben ihm unsere Praktikantin auf den Hals gehetzt. Folgendes, also wir haben bei den Grünen nochmal nachgefragt, weil Cem Özdemir ist ja jetzt Ministerpräsidentenkandidat und wird dann auch nach der Wahl wahrscheinlich mit der CDU koalieren und Innenminister oder sowas werden. Es ist gemein, solche Witze zu machen, wenn du trinkst. Ich weiß. Da läufst du aber gleich kalt den Rücken runter. Naja, und man muss dazu sagen, du hast gerade getrunken. Also du musstest auch aufpassen, dass du nicht über deinen Tisch prustest. Naja, was macht Herr Prust eigentlich gerade aktuell? Der sucht immer noch nach der verlorenen Zeit. Na gut. Guti, wir kommen zum Thema, dass ich jetzt so ein bisschen ja unter Parteifreunden ja auch mal nachfragen kann. Und ich habe jetzt einfach mal ihm drei Fragen rübergereicht. Da habe ich gesagt, hier, hey, wir würden gerne, ja, wir wissen, wir sind ein Satire-Podcast und aber mit der Heute-Show redet ihr ja auch, also. Genau, und davon habe ich drei Fragen durchgereicht. Die drei Fragen waren, also wir reden davon, dass er damals der AfD in der Bundestagsdebatte vor der Wahl noch einen reingedrückt hat, denn sie haben ihm gesagt, er soll gefälligst nach Hause in seine Heimat zurückkehren. Und daraufhin sagt er, das macht er jetzt am Wochenende auch, denn er fährt nach Stuttgart und da steigt er in die S-Bahn nach Bad Urach. Und jetzt weiß ja jeder im Ländle, sogar Stefan Mappus wusste sowas. Und Stefan Mappus ist jetzt wirklich nicht der Maßstab, an dem sich ein zukünftiger Ministerpräsident der Grünen messen sollte. Sondern er sollte da eher so Richtung Kretschmann tendieren. So. Und selbst Winfried Kretschmann weiß das. Der kennt den ganzen Netzplan auswendig. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich fährt jetzt die Heute-Show in den Stuttgarter Landtag und lauert Winfried Kretschmann auf und er hat keine Ahnung. Das ist natürlich auch schlimm. Welche S-Bahn-Linie führt nach Bad Urach? Ja, schön, wenn die unseren Witz klauen. So, auf alle Fälle sagte er damals, ja, er fährt nach Bad Urach mit der S-Bahn. Und das stimmt natürlich nicht, weil es gibt keine S-Bahn nach Bad Urach. Und wir sagen natürlich jetzt ganz klar, okay, das ist jetzt so eine Fehlinformation, Fake News könnte man es nennen. Man könnte auch einfach sagen, okay, er musste es so ausdrücken. Ich wird gleich klar, warum ich das so sage, weil wir haben drei Fragen dazu. Wir haben gefragt, wo ist die S-Bahn nach Bad Urach? Mhm. Da wird er wahrscheinlich sagen, gibt's nicht. Mhm. Dann haben wir gefragt, wann kommt die S-Bahn nach Bad Urach wirklich? Weil es gibt sicherlich Menschen, die uns hören und in Bad Urach sitzen und hören, gehört haben, da kommt eine S-Bahn hin. Also werden die natürlich zu Recht fragen, wann? So wie damals der Typ im Park aufgelauert hat im Cem und gesagt hat, hey, Cem, wann bubbert's legal? Sagt man natürlich in Bad Urach regelmäßig, wenn der Cem aus dem Meer ankommt, hey Cem, wann S-Bahn hier? Und die dritte Frage, warum erwähnt man gegenüber der AfD eine S-Bahn, die es nicht gibt? Verstehen die Rechten das Konzept Regionalbahn nicht? Und ich wage zu behaupten, dass diese drei Fragen ein wunderbares Bett gewesen wären, in das man sich hineinlegen hätte können. In das man hinein antworten hätte können und sagen können, danke, dass ihr uns diese Chance so elegant aus der Sache rauszukommen liefert. Und hier habt ihr eine nette Antwort. Wir haben auch geschrieben, dass klar ist, hey, wenn ihr nicht antwortet, sagt uns einfach, geht weg. Wir antworten darauf nicht. Auch darauf kam keine Antwort. Also, null. Mich beschleicht die Theorie, dass die das gar nicht gelesen haben, was der einfache Mann ihnen geschrieben hat. Genau. Jetzt könnte man natürlich mal den Test machen und andere Parteien einfach mal lustig anschreiben und ihnen einfach nur lustig Fragen stellen und gucken, ob vielleicht der einfache Mann da durchkommt. Jetzt kann ich dazu sagen, ich habe schon mal in meinem Leben Politikern geschrieben und habe auch teilweise von Politikern, die da gar nicht so unwichtig in ihren Parteien sind, Antworten bekommen. Unter anderem sogar einen Politiker bei der Linken. So. Unserem gemeinsamen Freund. Nee, oder den habe ich auch geschrieben, aber da habe ich eine Interviewanfrage geschrieben. Oder noch wichtigeren Menschen. Gibt's noch wichtigere Menschen bei der Linken als unseren gemeinsamen Freund? Ja, klar. Heidi, ja klar. Ich habe auch schon mit einer Silberlocke zu tun gehabt. Ah. Es gibt sogar ein Foto von mir mit einer Silberlocke. Du hast also mit Bernd Rixinger Verkehr gehabt. Nein. aber ich stand schon mal neben Gregor Gysin. Ich habe auch schon mal mit ihm Mails ausgetauscht. Das ist schön. War wunderschön. Er hat gut argumentiert. Oder seine Büromitarbeiter. Man weiß ja immer nicht, wer das schreibt. Wir hatten ja auch zum Beispiel, ich meine, selbst Doro Bär hat auf uns reagiert. Die hat uns geblockt, oder? Nein. Doro Bär hat uns mal ein Like gegeben. Ah. Ja, ich komme da immer mittlerweile durcheinander, wer uns blockt und wer uns liked. Das ist... Es ist auch gar nicht mal mehr so einfach nachzuhalten. Künikev hat uns geblockt damals. Kevin Kühnert hat uns geblockt. Ja, und die gute Ute hat uns doch auch geblockt, oder? Ja, ich glaube. Welche von beiden Utes war eigentlich die gute? Wir haben jedenfalls eine gewisse Track Record von Sozen geblockt zu werden. Ja, das muss man halt auch mal sehen. Also die ziehen halt ganz schnell Konsequenzen, auch wenn sie sich dann nicht zurückziehen, sondern nach vorne gehen und einfach blocken. Naja, Heidi Reicheneck reagiert auch nicht. Aber die ist, glaube ich, auch ultra busy, weil TikTok. Ja, genau. Also Heidi ist beschäftigt. Muss man mal so sagen. Genau. Also wir haben dann auch den Grünen gesagt, liebe Grüne, so unter Parteifreunden ist, macht man eigentlich nicht so gerne mit der CDU reden. Aber weißt du was? Wir schreiben diese Nachrichten auch mal den CDU-Ministerpräsidentenkandidaten. Und die Antwort vom CDU-Ministerpräsidentenkandidaten lautet null. Der antwortet uns also auch nicht. Ja, lustige Anekdote zu unserem zukünftigen Landes... Du hast mal ein Foto vom Manu Hagel gesehen, oder? Ja, ja, klar. Also es ist mehr so Landesschwiegersohn als Landesvater, oder? Ja. Ja, ne? Naja, er wäre ja auch der jüngste Ministerpräsident Deutschlands und er durfte mit dem Alter noch nicht mal in Bayern Ministerpräsident werden. Ja, also jedenfalls unser zukünftiger Landesschwiegersohn. Er hängt auf Plakaten. Und jetzt begab es sich, dass ich mit einem Genossen am Samstag vor dieser Aufnahme plakatieren war. Und die CDU hatte schon, die waren schneller als wir, die Säcke. Und er fragte mich, ob ich diesen Manuel Hagel, der wohl Direktkandidat bei uns im Wahlkreis sei, ob ich den kennen würde. Also ein Mensch, der sich politisch durchaus interessiert und auch für Landespolitik interessiert, kannte Manuel Hagel nicht. Und ich glaube, das sagt einfach alles über unseren zukünftigen Landesschwiegersohn aus. Die Frage, die sich mir jetzt aufdrückt, ich meine, vielleicht kannst du mir das beantworten, da ich ja aus der Ferne in der Zwischenzeit nicht mehr so ganz die baden-württembergische Politik so richtig mitbekomme. Also der ist jetzt quasi der wichtigste CDU-Mann in Baden-Württemberg, der noch da ist. Weil alle anderen sind ja weg. Aber jetzt sind ja gar nicht so viele weg. Boah, es also sind nicht mehr so. Ja? Der Strobel ist noch da. Ja, aber der hat eingesehen, dass er auch in der Partei nicht so viel Rückhalt hätte, dass er guten Gewissens als Spitzenkandidat in die Landtagswahl gehen kann. Der Mann ist auch schon 60 und man hat ihm wohl nach mehreren verlorenen Wahlen zu verstehen gegeben, dass man sich jetzt für die nächste, wo man wirklich mal wieder die Chance hätte, Ministerpräsidenten zu stellen, sich eine langfristige Option wünschen würde. So habe ich diese Sache verfolgt. Du weißt, es ist die CDU, die sind sehr dezent beim Königsmorden. Aber so stellt sich mir die Sache dar. Okay. Dann die Thorsten Frey, der ist ja jetzt Kanzleramtsminister. Ja. Der hat keine Zeit. Und Gab es sonst niemanden mehr in der CDU, der alt genug ist, älter zu sein als er und da irgendwie? Nein. Stimmt, Philipp Missfelder, der war doch auch aus Baden. Nee, nein, stimmt nicht. Wie heißt denn dieses ungetüme Nervding aus dem Rems-Murr-Kreis? Steffen Bilger, was macht denn Steffen Bilger? Warum will der nicht Ministerpräsident werden? Steffen Bilger war in der letzten Legislatur unter Merkel, war der nicht irgendwie Staatssekretär? Ist der nicht Staatssekretär irgendwo? Das wäre ja unangenehm. Steffen Bilger ist immer unangenehm, egal ob der ein Amt hat oder nicht, aber das tut ja jetzt nichts zur Sache. Aber der war doch mal Staatssekretär. Also er sitzt auf jeden Fall im Bundestag und in der baden-württembergischen CDU kann man ja nicht aus dem Bundestag heraus im Land, also das wären ja grüne Verhältnisse am Ende des Tages. Das kann man doch nicht wollen. Schauen wir mal. Steffen Bilger ist Mitglied der überparteilichen Europa-Union Deutschland. Bei der Bundestagswahl konnte Bilger sein Ergebnis für den Wahlkreis auf 36 verbessern und wurde erneut direkt in den Bundestag gewählt. Der ist erster parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU im Bundestag. Oder sowas. Halt, er ist jedenfalls in wichtigerer Position, ja. Ja, aber man kann ja auch aus dem Bund wieder zurückkehren ins Ländle und dann Ministerpräsident werden. Ich meine, der Typ ist 1979 geboren, das ist ein gutes Alter. Wie gesagt, das wären ja grüne Verhältnisse. Also, wer in Baden-Württemberg was werden möchte, muss auch in Baden-Württemberg bleiben. Zumindest in der baden-württembergischen CDU. Und ja, dann ist da tatsächlich gar nicht so viel. Ja, aber es gibt doch noch diesen gescheiterten Spitzenkandidaten in einem Wahlkreis in Baden-Württemberg, der es nicht geschafft hat, in den Bundestag zu kommen. Der braucht doch jetzt einen Posten. Ja, der Max macht's aber nicht. Warum nicht? Der ist doch da. Also er hat doch bewiesen, dass er einen Direktkandidat, dass er einen Direktwahlkreis gewinnen kann. Und jetzt, wo er den nicht hat, hätte doch die CDU-CSU sagen können, hier, du hast zwar dein Mandat im Bundestag nicht gekriegt, aber die CDU in Baden-Württemberg, die braucht Leute, die gewinnen können. Und du hast schon mal bewiesen, dass du gewinnen kannst, ohne dass du gewinnst am Ende. Und deswegen kriegst du quasi den Trostpreis Ministerpräsidenten Baden-Württemberg. Ja, die haben das probiert, aber du musst ja, um in Baden-Württemberg Wahlen zu gewinnen, musst du ja verschiedene Slogans können. Beispielsweise Verbrenner erhalten oder sowas. Wir haben es versucht. Ist das tatsächlich ein Plakat bei euch? Wir plakatieren nicht Verbrenner erhalten. Ich weiß, ich habe noch nicht alle... Nein, ist das ein Plakat in Baden-Württemberg? Verbrenner erhalten? Ich habe noch nicht alle grünen Plakate gesehen, aber... Also so wie nicht grün. So wie der Cem aktuell klingt, ist das selbst bei den Grünen okayische Position. Also das ist aber sehr. Also ich kann mal eins sagen, eine Regel gilt in Baden-Württemberg. Verbrenner bezahlen, dann Verbrenner erhalten. Ja, also jedenfalls, das muss man können, um Ministerpräsident in Baden-Württemberg zu werden. Und sie haben es halt probiert, Max, und haben gesagt, Max, sag mal bitte Verbrenner erhalten. Und der Max hat immer nur aus den Rausch gemacht. Und dann war es halt nichts. Ne? Das funktioniert im Bund, aber im Land halt nicht. Gut. Weißt du denn, was der zukünftige Landesvater von Baden-Württemberg gemacht hat, gelernt hat? Denn das? Was der Manuel Hagel beruflich gelernt hat? Der Manu, unser zukünftiger Landesschwiegersohn, der ist gelernter Banker. Genau. Ich glaube, bei der Spaßkasse. Sparkasse. Ja. Er ist ein Roter. Das heißt? Bitte? Der ist ein Roter. Ja, also. Mhm. Und mal ganz ernsthaft, eine Sache ist da zumindest mal sicher. Der wird nicht mit der AfD machen. Das ist schon mal nicht schlecht. Da wäre ich mir nicht sicher. Wenn er den Bausparvertrag andrehen kann, dann koaliert er auch mit denen. Man kennt doch diese Vertrieblerseelen. Der hat in Neuhausen auf den Filtern geklebt. Mhm. Ja. Hat wahrscheinlich in seiner, wahrscheinlich in den späten Sommerferien auch noch Kohl ernten müssen auf dem Feld oder so. Das gute Filterkraut. Das Filterkraut. Ja, nee, stammen tut er aus Ehingen an der Donau. Ehingen an der Donau. Ja, aus Ehingen an der Donau. Ja, das ist auch schön da, habe ich mir sagen lassen. Ich bin da, glaube ich, mal vorbeigefahren. In der Sparkasse Ulm war, dann war er für Privatkunden in Blaubeuren zu tun unterwegs. Blaubeuren ist dann schön. Dann war er in Gerhausen. Also auch wieder in Ulm. Und dann war er Filialdirektor. Also ich sag mal eins. Wenn der das mal 10, 20 Jahre macht, könnte er für höhere Weihen bereit sein. Meinst du, dann könnte er... Und wir kriegen wieder einen Sparkassenpräsidenten. Also meinst du nicht, dass Olaf Scholz gereicht hat? Bundespräsident, nicht Kanzler. Also ja, aber ich dachte, du meinst es jetzt mehr so vom Charme her. Also Nein, ich rede schon von Bundespräsidialamt. Weil der Bundespräsident, wenn ein deutscher Sparkassenleiter, Filialleiter, Chef in Bundespräsident werden würde wieder. Ja. Der letzte Sparkassenpräsident, den wir hatten. Ja. Als Bundespräsident. Ja. Der ist leider zurückgetreten. Nein. Der hat Klartext geredet, hat dann gesagt, ach so, Wahrheit darf man hier gar nicht sagen. Ja, dann gang ich halt. Aber gesagt hat es trotzdem. Nee, unser Militär kreist da nicht, weil irgendwie Menschenschutz. Nee, da geht's um Handelswege. Ja, also. Cool. Meine Interpretation ist, dass er beleidigt zurückgetreten ist. Aber okay, ja. Naja. Ich fand's auch immer nett. Also ich sag mal so, mal wieder ein Sparkassenpräsident, der einfach nur die Wahrheit sagt und dann sagt, ach so, das darf man gar nicht sagen, dann gang ich halt. Mhm. Aber gesagt Hannes. Mhm. Das wäre doch schön. Also gut, ja, also ich wir geben ihm nächste Woche beim Valomaten mal eine Chance, mich zu enttäuschen. Mit seinen Positionen. Mal gucken, wie schlimm die CDU-Positionen entfernt sind von einem Sparkassenpräsidenten. Ja. Ich habe ja gestern in einem Podcast anderer Couleur gelernt, also da spricht, ich glaube, sie ist Grüne, er ist CDUler. Da sprechen zwei konträre Positionen quasi so ein bisschen fluffig miteinander. Konträre Positionen. Er sagte dann nur, naja, du hast es schon so wie Bundesgrünen sind schon noch weit genug von der CDU entfernt. Hm. Insbesondere bei Wahlen, wenn es um Europa geht momentan. Naja, auf alle Fälle ging es da darum, dass es um diese sechs Leute geht, die CDU gerade mehr oder weniger steuern. Und da kam dann auch so dieses, ja, die stehen aber nicht für die Mehrheit in der CDU. Und ich dachte mir nur so, wer hatten die dann da hingewählt? Es gibt ja schon so Gründe, dass die da sind. Bei Friedrich Merz ist, ich möchte kurz hier festhalten, der einzige Grund, warum Friedrich Merz auf der Position sitzt, auf der er sitzt, die Antwort ist, er war der Einzige, der noch da war. Der hat die anderen einfach ausgesessen. Na, das Problem bei der CDU ist tatsächlich das NRW-Problem. Weil während du bei der SPD so eine bunte Republik hast, die NRW, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz so als eigenen Pott, die Ost-SPD und dann natürlich dieses Schwergewicht Bayern und das Schwergewicht Norddeutschland hast, ja, hast du halt bei der CDU so eine relativ Ost-CDU, dann so eine Mischkalkulation mit Baden-Württemberg und Norddeutschland und dann hast du halt einen richtig starken CDU-Knoten in NRW und kein Gegengewicht aus Bayern, weil Bayern die CSU hat. Dementsprechend hast du eigentlich gar nicht so extrem viele starke Landesverbände wie halt bei der SPD und wahrscheinlich auch bei der Linken. Und dementsprechend ist dieses Übergewicht, das quasi die CDU in NRW hat, halt auch das Problem. Weil schau mal, schau dir an, wer da die letzten Male dran war, nachdem Merkel weg war. Es ist ja jetzt nicht so, als wäre das jetzt so ein buntes Sammelsurium. Sondern es ruinieren uns gerade fast nur Menschen aus den Randgebieten um den Ruhrpott herum. Ja. Ja. Also wenn ich es richtig weiß, Spahn ist von dort? Merz ist von dort? Merz kommt von dort. Linnemann ist auch aus NRW. Das ist eines der Probleme, auf die man freundlich hingewiesen hat. Das war, wo die SPD den, ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan hat, die haben das Niedersachsen-Problem ja, das dem Hubertus Heil dann ja auch zum Opfer gefallen ist, weil sie dann nachgerechnet haben und festgestellt, der ist ein Mann und der kommt aus Niedersachsen, das kriegen wir nicht vermittelt. aber gut, es ist wäre auch am Ende des Tages, hätte es sie auch nicht gerettet. Aber ja, genau. Ach, wie schön wäre es, wenn es mal um Inhalte gehen würde, ne? Das wäre so schön. Aber egal. Gibt halt, dann geht's halt um Personen. Und dann muss man halt damit leben, dass ein Politik gewordenes Milchbrötchen wie Manuel Hagel plötzlich dann Ministerpräsident werden könnte. Ich habe ja im Zuge unseres Podcasts und der Verbreitung unseres Podcasts mir mal Gedanken gemacht, ob wir mal wieder Headliner machen sollen, so diese kurzen Snippets und dieser Spruch wäre, glaube ich, tatsächlich perfekt. Eine Milchbrötchen. Ein Politik gewordenes Milchbrötchen. Nein, schön. Freut euch, falls ihr das Ding hier jetzt auf Instagram gehört habt. Das wurde live präsentiert von das Scheilenende. Ja, gut, dann lass uns mal kurz überlegen. Also wir haben jetzt über den Personenkult gesprochen. Mhm. Wir hätten tatsächlich jetzt eine Liste wie über politisches Engagement. Wir hätten noch die Zahlen, über die wir sprechen könnten. Die sollten wir jetzt noch kurz besprechen, weil die werden nicht besser. Ja, gut. Dann lass uns über Zahlen sprechen. Werden nicht frischer. Ja. Und dann wollen wir noch über den Wahlkampf sprechen. Das heißt, auf Deutsch, wir ziehen jetzt noch kurz die Zahlen durch und dann nehmen wir den zweiten Teil einfach für danach auf. Perfekt. Also, ich muss kurz über die Statistik sprechen, weil es gab Zahlen, die wurden am 16.10.2025 erhoben. Sowohl ja. von INSA als auch von Infratest DIMAP. Mhm. Und dann war es lange still in Baden-Württemberg und dann kamen jetzt am 22.01. Zahlen raus. Und jetzt tun alle so, als hätten die Grünen so richtig aufgeholt. Die Grünen standen aber 2024 am 12.12. auch schon mal auf den 22% und jetzt sind sie auf 23%. Also so extrem viel hat sich da jetzt nicht geändert, so in meinem Verständnis. Die sind jetzt halt mal von 20 auf 17 auf 20 auf 23. Das ist aber immer irgendwie bundespolitische, ja, bundespolitisches Mitgedönse. Mhm. So. Dann, die SPD ist runter auf 8. Das heißt, wenn man jetzt grüne Politik feiert, oder grüne Wahlkampfsiege feiert, muss man aber sagen, die 3%, die Grünen jetzt mehr haben, sind 2% von den anderen Linken, die da rum, im linken Spektrum rumfurzt. Auch wenn es die SPD ist, die eigentlich nicht mehr so viel das mit links zu tun hat, aber nennen wir sie mal linkes Spektrum. Mhm. Weil es gibt ja so zwei Blöcke und überall ist Spektrum. Mhm. Oder wie Hannelore damals sagte, Helmut, mein Spektrum. So, dann haben wir die CDU, die von 29 auf 29 stagniert ist. Mhm. Wir haben eine FDP, die noch bei 5% existiert. Keine Ahnung, ob die tatsächlich reinkommen können oder nicht. Ja. Wir haben, man weiß es nicht. Wir haben schon drüber gefrotzelt intern, dass es ja eigentlich irgendwie schlecht ist, wenn große Teile der Bevölkerung nicht repräsentiert sind. Aber es wäre schon witzig, wenn die FDP mit 4,99 und so halt nicht reinkommt. Das muss man einfach auch mal sagen. Das hätte eine gewisse Belustigung. Die Positionen von der FDP werden in der Zwischenzeit bei der CDU und bei der AfD wunderbar abgebildet. Das ist richtig. Neoliberalismus und Marktliberalismus findest du bei beiden Parteien. Abschaffung jegliche Erbschaftssteuern oder sonst irgendwas findet man da ganz easy. Genau. Morallosigkeit. Kerngeschäft der CDU eigentlich. Gut, dann kommen wir zur AfD. Die stehen aktuell bei 20%. Man feiert natürlich, dass sie 1% verloren haben. Mhm. Von 21 auf 20% sind die runter. Mhm. Und man denkt sich so, cool, wir feiern jetzt schon jedes Prozent, das sie in irgendeiner Umfrage nicht kriegen. Mhm. Wow! Das kann man machen, wenn man von 5% auf 4% runtersinkt und sagen kann, jetzt sind sie weg. Mhm. Aber das findet halt nicht statt. Ja. Und dann haben wir noch eine Linke, die aktuell irgendwie laut Umfragen bei 7% liegt, wobei man dazu sagen muss, die Linke lag auch letztes Jahr im Mai schon mal bei 8% und seitdem immer bei 7, also diesen großen Hype, den man jetzt da in irgendwelchen Sachen macht. Oh, der Linke ist so groß. Ja. Also stabil bei 7% zu liegen ist für die Diaspora, die Baden-Württemberg für uns darstellt, beeindruckend. Also strukturell ist Baden-Württemberg einfach nicht wirklich unser Pflaster. Ich möchte an dieser Stelle Sascha Binder grüßen und den großen deutschen Philosophen Alexander Gauland zitieren. Wir werden sie jagen. Wir holen die 8, ihr kriegt die 7. Ja, mal gucken. Ja. Ich habe ja schon überlegt, ob wir noch irgendwen einladen sollen zur Landtagswahl im Musterländle. Aber meine Schwierigkeit ist, weißt du was? Die Schwierigkeit erzähle ich in der Folge nach der. Ja. Das nehme ich dann schön als Schlaufe, als Schleifchen um diese Folge, die dazwischen drin kommt. Mhm. Freut euch auf in 2 Wochen, wenn ihr erfahrt, warum wir eigentlich jetzt hier keine Leute eingeladen haben wegen der Landtagswahl. Mhm. Ich bin gespannt. Gehabt euch wohl. Tschüssing. Tschüss.